6. Event 201 – Corona-Krise als Planspiel 2019. Das Konzept von Clade X hatte sich derweil in den Kreisen der Reichen und Einflussreichen herumgesprochen. Als das Team vom John Hopkins Center for Health Security im Anschluss eine noch größere, noch komplexere Nachfolgeübung konzipierte, kam die Oberliga der Sponsoren mit an Bord. Die Bill und Melinda Gates Foundation und das World Economic Forum, WEF. Das WEF, bekannt für seine alljährlichen Konferenzen im Schweizer Nobelort Davos, ist nach eigenen Worten ein Zusammenschluss der 1000 größten Konzerne der Welt, um eine bessere Zukunft zu formen. Dazu möchte man Konzern- und Staatschefs fortwährend miteinander ins Gespräch bringen, wobei man angeblich keine ideologischen und kommerziellen Interessen verfolgt. Den Kern der Organisation bilden die strategischen Partner, etwa 100 Konzerne, die besonders einflussreich sind und die die Ausrichtung, Ziele und Programme des WEF gemeinsam steuern. Dazu gehören beispielsweise die Allianz, BlackRock, BP, die Deutsche Bank, Facebook, die Gates Foundation, Goldman Sachs, Google, der Pharmakonzern Johnson & Johnson, Mastercard, PayPal, der Ölkonzern Saudi Aramco, Siemens oder auch der Medienkonzern Thomson Reuters, Besitzer der gleichnamigen Nachrichtenagentur. Man könnte das WEF als eine Art modernes Politbüro des Kapitalismus bezeichnen, wo große Linien für das weitere internationale Vorgehen überlegt und dann gemeinsam umgesetzt werden. Der rote Faden sind die Bemühungen zur globalen Verzahnung von Regierungs- und Konzerninteressen, freundlich bezeichnet als öffentlich-private Zusammenarbeit, Public-Private Cooperation. WEF und Gates Foundation finanzierten nun also die nächste große Pandemieübung. Diese unterschied sich insofern grundlegend von den vorhergehenden, als es diesmal nicht um zu probende Debatten und Abstimmungen innerhalb der Regierungen ging, sondern ausdrücklich um ein Training der Zusammenarbeit von Regierungen mit den globalen Konzernen während einer Pandemie. In einer Beschreibung des John Hopkins Center for Health Security hieß es dazu: In den letzten Jahren hat die Welt eine wachsende Zahl von Epidemien erlebt, die sich jährlich auf etwa 200 Ereignisse beläuft. Diese Ereignisse nehmen zu und sie wirken sich auf Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft störend aus. Die Bewältigung dieser Ereignisse belastet bereits jetzt die globalen Kapazitäten, selbst wenn keine Pandemiegefahr besteht. Experten sind sich einig, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis eine dieser Epidemien global wird. Eine Pandemie mit potenziell katastrophalen Folgen. Eine schwere Pandemie, die zum Event 201 wird, würde eine verlässliche Zusammenarbeit zwischen Branchen, Regierungen und wichtigen internationalen Institutionen erfordern. Ähnlich wie bei den drei vorangegangenen Übungen des Centers Clade X, Dark Winter und Atlantic Storm zielte Event 201 darauf ab, Führungskräfte auf der höchsten Ebene der US-Regierung, anderer Regierungen und Konzerne zu informieren und weiterzubilden. Die Übung Event 201 fand am 18. Oktober 2019 statt, zwei Monate vor dem Auftauchen des Coronavirus, und simulierte irritierenderweise auch tatsächlich den Ausbruch einer globalen Coronavirus-Pandemie. Event 201 simuliert den Ausbruch eines neuartigen zoonotischen Coronavirus, das von Fledermäusen erst auf Schweine und dann auf Menschen übertragen wird und schließlich von Mensch zu Mensch übertragbar wird und zu einer schweren Pandemie führt. Der Erreger und die von ihm verursachte Krankheit sind weitgehend an SARS angelehnt, doch ist das Virus durch Menschen mit schwachen Symptomen leichter übertragbar. Im ersten Jahr steht kein Impfstoff zur Verfügung. Das Szenario endet nach 18 Monaten mit 65 Millionen Toten. Die Pandemie beginnt sich zu verlangsamen, da die Zahl der anfälligen Personen abnimmt. Die Pandemie wird mit einer gewissen Geschwindigkeit weitergehen, bis es einen wirksamen Impfstoff gibt oder bis 80-90% der Weltbevölkerung sich angesteckt haben. Von diesem Zeitpunkt an handelt es sich wahrscheinlich um eine verbreitete Kinderkrankheit. Anders als bei den vorhergehenden Übungen gab es diesmal also keinen terroristischen Hintergrund. Zumindest wurde ein solcher im Manöver ausgeblendet und es war keine Rede mehr von einer ausgeklügelten Biowaffe wie noch bei Clade X im Jahr zuvor. Der Auslöser der Pandemie sollte diesmal sozusagen einfach eine Laune der Natur sein. Und noch etwas war speziell bei diesem Manöver. Die Organisatoren und Mitspieler trafen sich nicht mehr, wie bei den Übungen zuvor in Washington, der Stadt der Regierungsbehörden und Ministerien, sondern erstmals im Zentrum der Finanzbranche in New York, mitten in Manhattan im legendären Luxushotel The Pierre, einst im Besitz des reichsten Mannes der Welt, Jean-Paul Getty, und exklusiv gelegen an der Fifth Avenue mit Blick auf den Central Park. Im Pierre, wo die Kofferträger noch Frack und Zylinder tragen und es Liftboys wie vor 100 Jahren gibt, begegneten sich diesmal auch nicht wie bei den anderen Übungen nur Politiker und Beamte, sondern zum größten Teil Führungskräfte von globalen Konzernen. Sie gehörten zur höchsten Riege innerhalb des Managements ihrer jeweiligen Unternehmen und waren diejenigen, die in einer großen Krise die internationalen Abläufe im Konzern zu regeln hatten. In der Übung spielten sie daher auch keine anderen Rollen, sondern sich selbst. Auch das war neu. Zu den insgesamt 15 Mitspielern des Manövers zählten Adrian Thomas, Vizepräsident von Johnson & Johnson, dem nach Börsenwert und Gesamtumsatz größten Pharmakonzern der Welt. Jane Helton, Ex-Gesundheits- und Finanzministerin Australiens, sowie lange in leitender Funktion bei der WHO tätig, außerdem Vorsitzende der von der Gates Foundation initiierten, schon erwähnten Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI, einer Partnerschaft von Pharmaindustrie, Regierungen und WHO zur Impfstoffentwicklung, die in der Corona-Krise eine Schlüsselrolle spielt. Matthew Harrington, Präsident von Edelman, der größten PR-Agentur der Welt und Spezialist für Unternehmenspositionierung und Reputationsmanagement mit Erfahrung in Krisenkommunikation, sowie persönlicher Berater von Microsoft. Hasti Tagi, Vizepräsidentin von NBC Universal, dem drittgrößten Medienkonzern der Welt. Avril Haines, unter Obama Vizedirektorin der CIA und Vize-Sicherheitsberaterin, seither in leitender Funktion bei einer Washingtoner Lobbyfirma, die interessierte IT-Unternehmen mit dem Pentagon und den Geheimdiensten in Kontakt bringt. Zu diesen globalen Managern gesellten sich der Vorsitzende eines Konzerns für Medizinprodukte, der Chefkrisenmanager der Lufthansa, die Risikomanagerin der weltgrößten Hotelkette Marriott, der Präsident der UPS Foundation und ein Vertreter der Zentralbank Singapurs. Drei weitere Teilnehmer konnte man als Pandemieprofis bezeichnen. Stephen Redd, bei der US-Seuchenschutzbehörde CDC Leiter der Abteilung für Notfallplanung nach 9/11, an den Anthrax-Untersuchungen beteiligt und 2009 Chefkrisenmanager beim Schweinegrippen-Fake, wo er dazu beitrug, 81 Millionen Menschen in den USA zu impfen. George Gao, Direktor der chinesischen Seuchenschutzbehörde CCDC, Virologe und Vogelgrippeforscher, der Anfang Januar 2020 den amerikanischen CDC-Chef Robert Redfield über die Gefährlichkeit des Coronavirus informierte und ebenfalls im Januar zwei der ersten maßgeblichen wissenschaftlichen Artikel zum Coronavirus in westlichen Fachzeitschriften mitverfasste. Michael Ryan, nicht persönlich anwesend, aber mit einer Videobotschaft zugeschaltet, seit 2019 WHO-Direktor für Gesundheitsnotfälle, Director Health Emergencies Program und 2020 Chefkrisenmanager der WHO für Covid-19. Bei Event 201 versammelten sich also Menschen mit hoher fachlicher Kompetenz, von denen einige in der Corona-Krise wenige Monate später eine wichtige Rolle spielen sollten. Das Wesentliche an der Übung wie an der darauffolgenden realen Situation war eine spezifische Verschmelzung der Themen Angst, Massensterben, Ausnahmezustand, staatliche Überforderung, Freiheitsbeschränkungen, Impfstoffe, Pharmaregulierung und Medienstrategie. Konkret gesagt, eine gesundheitliche Notlage führte zu einem globalen Bedarf an Impfstoffen, für deren Finanzierung, Entwicklung und Verbreitung Konzernen eine aktivere Rolle in der internationalen Politik eingeräumt werden musste, wobei etwaigen Widerstand aus der Bevölkerung mithilfe von PR-Strategien und Medien zu begegnen war. Darum ging es bei der Übung und darum geht es auch heute. Wichtig zu verstehen ist gleichwohl, aus diesen Zusammenhängen lässt sich nicht nur logisch ableiten, dass die Organisatoren und Teilnehmer der Übung von der bevorstehenden realen Pandemie wussten, was ja seinerseits voraussetzen würde, die Corona-Krise sei absichtlich geplant worden und das Geschehen somit keine Laune der Natur, sondern Tarnung für den zielgerichteten Einsatz einer Biowaffe. Allerdings legt die frappierende Ähnlichkeit von Übung und Realität nahe, genau hinzuschauen und zu prüfen, wie die tatsächliche Pandemie 2020 im Detail begann. Den Organisatoren waren solche Spekulationen durchaus bewusst. So tauchten laut Übungsdrehbuch schon zu Beginn der fiktiven Krise Verschwörungstheorien auf, wonach die Pharmaindustrie das Virus selbst verbreitet habe, weshalb es in der Redaktion auf den Notstand sehr wichtig sei, für Vertrauen in Medikamente und Regierungen zu sorgen. Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit in der Krise müsse sorgfältig geplant werden. Dieses Thema wurde so ernst genommen, dass dazu eine eigene Diskussion im Rahmen der Übung stattfand. Segment 4 – Communications Discussion. Die Vizepräsidentin von NBC Universal betonte dabei, man müsse dafür sorgen, dass die richtigen Repräsentanten in den traditionellen Medien auftreten würden, um unsere Seite der Story zu verbreiten. Die ehemalige Vizedirektorin der CIA ergänzte, man solle die öffentliche Arena mit den eigenen Argumenten fluten, um die Botschaft zu verstärken. Der Chef der PR-Agentur Edelman wies zudem darauf hin, dass man in der Kommunikationsstrategie einen zentralisierten Ansatz verfolgen müsse und die zentral formulierte Botschaft dann über die passenden Repräsentanten von NGOs und Gesundheitsorganisationen an die Öffentlichkeit bringen solle. Diese Zentralisierung müsse international erfolgen. Dazu brauche man eine Datenbank mit weltweit zu vermittelnden Fakten und Schlüsselbotschaften. Doch es ging nicht nur um Faktenvermittlung. Die Vorsitzende des von Bill Gates initiierten Impfstoffentwicklungsverbandes CEPI erklärte, es reiche nicht aus, der Bevölkerung mit Blick auf das Virus Wissen zu vermitteln. Vielmehr müsse man aktiv Anreize setzen, damit die Menschen ihr Verhalten ändern, und zwar in die Richtung, die wir sehen wollen. Im Anschluss an die Übung wurden Empfehlungen veröffentlicht. Angemahnt wurde eine engere Zusammenarbeit von Konzernen und Regierungen, der weitere Ausbau einer internationalen Impfstoffreserve, der Abbau von Regularien bei der Impfstoffentwicklung sowie ein verstärkter Kampf gegen Falschinformationen. Regierungen werden mit traditionellen und sozialen Medienunternehmen zusammenarbeiten müssen, um geschicktere Ansätze zur Bekämpfung von Fehlinformationen zu erforschen und zu entwickeln. Dazu muss die Fähigkeit entwickelt werden, die Medien mit schnellen, genauen und konsistenten Informationen zu überfluten. Nationale Gesundheitsbehörden sollten eng mit der WHO zusammenarbeiten, um die Fähigkeit zur raschen Entwicklung und Verbreitung konsistenter Gesundheitsbotschaften zu schaffen. Die Medienunternehmen ihrerseits sollten sich dazu verpflichten, dafür zu sorgen, dass amtlichen Botschaften Vorrang eingeräumt wird und dass falsche Botschaften unterdrückt werden, auch mit Hilfe von Technologie. Die mehr als dreistündigen Diskussionen der Teilnehmer wurden von den Veranstaltern kurz nach der Übung in voller Länge auch als Video im Internet veröffentlicht. Betrachtet man dieses Material, dann entsteht kaum der Eindruck, einem Treffen böswilliger und tatendurstiger Verschwörer beizuwohnen. Die Mitspieler erinnern eher an blasse Bürokraten, die versuchen, die ihnen gestellten Aufgaben so gut wie möglich zu erfüllen. Die Tische der Diskutanten sind dabei in U-Form aufgebaut, mit dem Moderator an der Stirnseite. Links und rechts neben ihm sitzen drei bisher nicht erwähnte Teilnehmer, die in ihrem Auftreten und in ihren Redebeiträgen zum Teil kundiger und erfahrener wirken als die übrigen. Eine Recherche zeigt, dass diese drei etwas Besonderes verbindet, was sie von den anderen Gästen unterscheidet und was auch nichts mit dem Thema der Übung zu tun zu haben scheint. Alle drei sind in ihrer Arbeit schon seit vielen Jahren eng mit dem Thema Bevölkerungskontrolle verknüpft. Christopher Elias, bei der Gates Foundation Präsident der Abteilung für globale Entwicklung, zuständig unter anderem für Familienplanung und Impfstoffverabreichung, außerdem Co-Vorsitzender von Family Planning 2020, einer internationalen Organisation, die sich mit Nachdruck dafür einsetzt, dass die Geburtenrate in ausgewählten Staaten sinkt, darunter in Indien, Pakistan, Indonesien und dem größten Teil Afrikas, und die dazu den großflächigen Einsatz von Schwangerschaftsverhütungsmitteln propagiert. Sophia Borks, Mitglied des Leitungsgremiums von Family Planning 2020, zugleich Vizepräsidentin der UN Foundation, die vom Milliardär Ted Turner gegründet wurde, der sich für eine globale Bevölkerungsreduktion einsetzt, indem Fortpflanzungsrechte verkauft werden, sodass arme Menschen von ihrer Entscheidung, keine Kinder zu bekommen, profitieren können. Timothy Grant Evans, Mitbegründer der Impfallianz Gavi, ehemals Mitarbeiter der Rockefeller Foundation von 2003 bis 2010 in der Führungsebene der WHO sowie von 2013 bis 2019 bei der Weltbank als Direktor für Gesundheit, Ernährung und Population Global Practice. Was hat es damit auf sich? Was bedeutet Population Global Practice? Und inwiefern sind solche Themen mit den Planungen für einen Pandemiefall verknüpft?